jetzt. Ein neuer Sound erobert die Welt. Das heißt, die Welt hat eigentlich schon länger erobert. Seit heute ist der neue Sound auch in unserem Intro angekommen. Radio Unfrisiert im Drum and Bass Mix von Panacea. Wer ist Panacea? Das werden wir später erfahren. Was aber ist Drum and Bass? Carsten Kähler hat gefragt beim Schulbandwettbewerb des Hessischen Rundfunks am letzten Freitag. Sagt mir nichts. Achso, Techno halt oder was? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich schon gehört, aber Drum and Bass Musik. Was ist, ich weiß nicht. In welchem Zusammenhang jetzt Drum and Bass? Techno-Kacke, oder? Das ist ganz gut, ist nur ein bisschen langweilig, schätze ich. Drums klingt immer gut, würde ich sagen, aber Bass auch gut. Diesen ahnungslosen Schülern kann natürlich geholfen werden. Im Studio sind vier Aktivisten der deutschen Drum-and-Bass-Szene. Die werden ab 21 Uhr eine Stunde lang live mixen hier im Studio. Bis dahin aber wollen wir klären, Drum-and-Bass, was ist das, wer braucht das, wie funktioniert das? Und unseren Schülern wird noch weitergeholfen mit einem Bericht vom Wettbewerb aus der letzten Woche. Mein Name ist Klaus Walter und ich sage willkommen bei den Bässen und Trommeln. Welcome, Clone. I am your transformation facilitator. You now have access to all areas of base. Minimum configuration. A pair of ears. 18-inch base system and a brain for download. Optional sunglasses. Third Coming mit dem UFO Ride Intro, und das ist einer der seltenen Tracks, der sich selbst erklärt. Also bitte sprechen Sie jetzt. That recording was made by Krell musicians 500,000 years ago. A short escape into Don Q history. It was in 1996 when Don Q Base settled in planet's orbit to scan global conditions. What we found were some spots of funky activity. However, there was a massive lack of base in general. Even though vinyl resources were short and the global major record company syndicate dictated unfunky beats and fake bass to the millions. We established a steady gateway through which we launched the first attacks on you. Listen to the tracks and don't miss to order your gate shuttle. Order via email or get directly in touch with an authorized clone on your planet. Also wir können faxen, wir können e-mailen oder wir können direkt einen autorisierten Klon auf unserem Planeten kontaktieren, haben wir gerade gehört. Und genau das wollen wir tun. Der autorisierte Klon sitzt hier am Tisch von Radio Unfrisiert, Thorsten Birk alias Blowpipe. Hallo, und du kommst aus Hamburg und sagst uns, was haben wir gerade gehört? Gerade haben wir gehört so ein Interlude, das ein bisschen zur Einleitung und zur Auffrischung dieser Funk You CD dienen sollte. Funk You ist eine CD, die du auf deinem Label... Richtig, das ist ein Überblick über deutsche Drum & Bass Produktionen, die so ein bisschen den Stand der Dinge erläutern soll und das auch über die Grenzen hinaus transportieren kann, hoffentlich. Über die deutschen Grenzen. Über die deutschen Grenzen hinaus auch, ja. Genau, wir sind hier, um über Drum & Bass in Deutschland Stand der Dinge zu reden. Du hast es schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Don Q, woher kommt der Name? Was steht hinter Don Q? Das ist eigentlich so mehr so ein assoziatives Verschlingen von verschiedenen Sachen. Also das hat ein bisschen was mit Don Quixote zu tun. Da gibt es ja auch so dieses kleine Piktogramm dabei. Dann der Don aus den Mafia-Kreisen. Das Q für Cubase, auch wenn das eigentlich nicht so geschrieben wird, aber trotz allem wichtiges Werkzeug zum Produzieren ist. Der Mann, der Quatsch gesagt hat, das war Panacea, der sich gleich auch vorstellen wird, von dem wir das Intro und die gehört haben. Wir dann mit den, Programm nee, ich glaube, ich bin nicht wahnsinnig. Nee, das verrate ich nicht. Also auf Don Q ist jedenfalls dieser Sampler Funk mit Q, Every Beat You Eat, rausgekommen. Da werden wir noch mehr hören heute Abend von und später werden wir den auch verlosen. Habt ihr sowas wie eine Labelpolitik? Also unsere Labelpolitik geht eigentlich dahin, uns selber natürlich so viel wie möglich zu veröffentlichen, Plätze zu schaffen, wo man sich präsentieren kann, aber diese Plätze auch gleichzeitig anderen Leuten anzubieten, mit denen man zusammenarbeitet, weil also in der Ecke, wo man arbeitet, ist es ganz klar, wenn der eine was macht und dem anderen hilft, dann ist es für alle gut. Also da ist eigentlich so ein bisschen, dass sich gegeneinander ausgrenzen oder Ellenbogen den wegkicken, das bringt überhaupt nichts da. Und da kann man also nur sagen, auf dieser CD sieht man das auch ganz gut. Da sind 5, 6 verschiedene Produzentenklicken mit drauf vereint. Und also der Effekt, den das lostritt, ist natürlich viel größer, als wenn es eine Clique alleine macht. Mhm. Und es ist eben die Form Album, die auch noch nicht durchgesetzt ist, beziehungsweise die wenigsten in Deutschland haben schon Alben raus. 2 sitzen hier am Tisch, kommen wir gleich zu. Wie bist du zu Drum & Bass gekommen? Wo kommst du musikalisch her? Du kommst aus Hamburg, habe ich glaube ich gesagt. Ja, ich wohne seit 5 Jahren in Hamburg, bin 26, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 26 Jahre alt und kenne Alex und Dirk, die beiden, die mit mir das Label betreiben, schon seit 10 Jahren ungefähr. Ich komme aus meiner ursprünglichen Heimat. Rheinland unten. Köln, Bonn, die Ecke. Und die produzieren Musik, musizieren auch selber. Alex auch schon mal als Reggae-Mann in einer Reggae-Band gespielt, Gitarrist gemacht bei einer Reggae-Band. Die machen aber eigentlich seit 5 Jahren, initiiert durch Dub-Geschichten in Hamburg. Da gab es damals Dub-Conferences. Das war so unser erster Kontakt mit wirklich fetten, rolling Bässen und richtig guten Partys. Ich habe heute Abend die undankbare Aufgabe. Du musst immer Stopp fragen, sagen und erklären. Immer, ne? Was heißt das auf Deutsch oder in sonst? Ja, Bässe kennst du ja. Sprache? Bässe. Bässe kennen wir, okay? Ja. Das ist ein wichtiges Element in der Musik, weil die machen das sehr, sehr unmittelbar. Also sehr aber mittelbar was spürbar. Sind rollige Bässe? Ja, das sind die, die wirklich rulen, Alter. Okay, die rulen. Okay. Gut. Radio Unfrisiert Drum and Bass in Deutschland. Wenn ihr Fragen habt da draußen an die Leute hier im Studio, unsere Aktivisten, dann könnt ihr anrufen 069 155 690 069 155 690. Und damit ihr wisst, wen ihr was da fragen könnt, stelle ich erstmal drei Fragen an unsere Gäste nach dem Motto, wer bin ich, was mache ich und wie bin ich zu Drum and Bass gekommen? Die Einführungsrunde, ich glaube, Steve Stitt ist der Mann für den Anfang. Ja, also ich bin der Steve und wer bin ich? Ja, Steve, was mache ich? Ich mache zusammen mit meinem Freund Sascha den Drum and Bass Label Gyration, auch ein deutscher Drum and Bass Label, sowie Don Q. Und wie bin ich zu Drum and Bass gekommen? Happy Hardcore 93, dann ein bisschen Progressive House und dann kam auf einmal, was heißt auf einmal, dann hatte sich dann im Drum and Bass dann die Geschichte mehr entwickelt mit durchgängigen Tech-Step und das ging dann halt richtig nach vorne. Diese Begriffe, die werden wir dann demnächst auch noch erläutert haben. Ne, das machen wir nachher. Genau, also dann eben kam dann der durchgängige Tech-Step und das war dann halt absolut fantastisch und für mich sozusagen die Musik der Zukunft, das absolut Spannendste, was in der Musik passiert. Und warum? Und da sind wir deswegen praktisch dabei mit Gyration. Kannst du das begründen, warum? Ja, ich meine, erstmal könnte man da ansetzen, dass es das Schnellste ist. Ich meine, wir bewegen uns in BPM-Zahlen von 170, aufgelegt wird bei 180 wahrscheinlich eigentlich schon. Dann gibt es die fettesten Sounds im Prinzip, also von den Elementen her hast du die fettesten, was der Thorsten schon vorhin gesagt hatte, die fettesten Bässe. Also es ist, wenn man halt Drum and Bass live im Club erlebt, ist es einfach, es ist eine physikalische... Ja. Erfahrung, weil du wirst einfach deine Kopfhaare werden von den Bässen bewegt. Dann gibt es halt eben die Beats, die total schnell, filigran und komplex sind. Und dieses Bass-Beat-Gerüst gibt dann eben auch noch eine fantastische Basis, um wirklich sehr interessante Sounds wie Flächen oder Lead-Sounds noch mit einzubinden. Und das ist einfach eine fantastische Basis, um Musik ins 21. Jahrhundert zu bringen. Und das ist für mich persönlich in anderen Musiksparten, wie zum Beispiel Techno oder so, halt eigentlich nicht gegeben. Und ja, ich meine, wenn man sich das Zeug anhört, sieht man das dann auch. Also finde ich, wir werden nachher ja noch viele Drum and Bass Nummern hören. Und genau, das war Steve Stitt von Gyration. Hören wir später auch noch was von dem Label. Der nächste, der dran ist Panacea und ich mache zwar sehr gern Radio und ungern Fernsehen, aber wenn man sollte ihn sehen, hat sich gerade eine Kette aus Büroklammern gezimmert, die jetzt zwischen seinem gepiersten Ohr und dem gepiersten Mund Live-Piercing am Weg. Ich wollte das hier mal im Party jetzt. Also du hast dich gelangweilt. Wo kommst du her? Was tust du? Ich komme aus Würzburg. War aber jahrelang oder eigentlich Zeit meines Lebens fast auf Internaten. Eines davon war bei Nürnberg in Bayern und da war ich beim Knabenchor 7 Jahre lang, habe also eine klassische Sängerausbildung, habe also nicht unbedingt die übliche Techno-Sozialisation hinter mir, also komme eigentlich eher aus der klassischen Musik und bin zum Drum and Bass gekommen nach, ungefähr 1991 ging das los in England mit den UK Rave Bands, die da gechartet sind, SL2, Dream Frequency und wie sie alle hießen, die Friend Prodigy, Messiah, Hypnotist. All die Leute, die haben mich dann eigentlich dazu bewegt, immer mal ein Auge auf England zu haben. Und irgendwann dann bin ich von dem Knabenchor runtergegangen, von dem Internat runtergegangen, habe gewechselt auf ein Internat nahe Mannheims. Und das hat sich irgendwie dann ergeben, dass ich da schon ziemlich früh immer ins Milk gepilgert sind, wo sie eben mit in Deutschland eigentlich mit diesem Breakbeat-Ding angefangen haben, Ende 1992 oder so. Und so hat sich das bei mir entwickelt. Und ich habe dann auch ziemlich früh angefangen, schon die Musik zu machen. Die hören wir dann später. Jetzt bist du 20, das stimmt, ne? Ja, richtig, ja. Gut. Noch jung, ne? Next up, ja, etwas jünger, doch dann. Der nächste, und den hören wir dann auch gleich vom Funk Every Beat You Eat Album, Makai alias Kabuki alias Jan aus Hanau. Hallo. Deine Geschichte kurz? Ja, was soll ich sagen? Die Musik, die wir hören, ist letztendlich das Resultat unserer 10-jährigen Zusammenarbeit. Also ich sitze ja hier für mein Team, Stefan und Frank, die müssen zu Hause arbeiten, wie immer. Alias Megashira. Richtig. Ihr habt auch schon ein Album gemacht unter Megashira. Genau, auf Infracom. Und ja, letztendlich ist meine Liebe zu Drum Bass oder die Musik, die wir da eben machen, daraus entstanden, dass wir halt unsere Sozialisation auch in Hanau eben durchmachen mussten, sage ich mal. Und das ist nur eine traditionelle Garnisonsstadt, kann man sich so vorstellen. Ich meine, im Hessischen Rundfunk muss ich ja nicht viel darüber erzählen. Und da hat man halt einfach traditionell viel Kontakt zu Black Music. Ja, und das ist halt auch ganz einfach eine Collagenmusik, sage ich mal, wie eben Drum Bass auch. Und da ist für uns einfach dann die ganz klare Verbindung. Wir sind auch, denke ich mal, eine recht traditionelle Crew, so wie es eben auch im Hip-Hop ist. Ich habe zwei MCs, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe eben, wir sind ein Produzententeam und das ist kein Solo-Ding an sich, sondern ich repräsentiere halt letztendlich immer nur für die Leute. Aber es ist, wie gesagt, immer das Resultat von vielen Leuten, die da zusammenarbeiten. Okay, das war die Vorstellungsrunde, unsere Drum-and-Bass-Aktivisten. Ich sag nochmal die Telefonnummer, wenn ihr was wissen wollt von denen, 069-155-690. Jetzt hören wir einen Track von Markai, kann man sagen, alias Megashira, ja, das ist okay. Korrekt. The Damager aus dem Sampler Funk Every Beat You Eat. Makai vom Precision Label in Hanau, das der Welt, wie gesagt, schon das ganze Album von Megashira gebracht hat. Hier ist Drum & Bass in Deutschland, Radio Unfrisiert auf HR1. Und Drum & Bass ist ja erstmal Clubmusik, ist also voll elektronisch und ohne Worte. Das ist meistens gut zum Tanzen, wenn man das kann, darüber reden wir dann auch noch. Aber schlecht zum Drüberreden, weil keine Texte zum Drüberreden. Jan alias Kabuki, diesen Makai-Track, den hast du mitproduziert. Erklär uns einfach mal, wie entsteht so ein Track? Wie wird der komponiert, programmiert, improvisiert? Wie geht dieser Prozess, zumal wenn man das nicht alleine macht, sondern ihr seid zu dritt? Setzt ihr euch zusammen und sagt, wir wollen jetzt einen Tech-Step oder einen Roller oder was immer produzieren? Wie ja. funktioniert das? Schon immer, ich stehe erstmal so ein Gedanke, sage ich mal, im Vordergrund, dass man mir so ein Konzept erstmal eben für das Beatgerüst sich sucht. Also hast du jetzt schon so ein paar Begriffe eben aufgeworfen, wegen Tech-Step, das sind solche Licks, die eben nur aus Bassdrum und Snare und vielleicht einer Hi-Hat bestehen, also die letztendlich wie ein programmierter Beat klingen aus dem Computer, sage ich mal. Roller ist halt eher sowas, was man, was weiß ich, was ein Rag-Roof-Beat vielleicht beim Original war, einfach eben nur entsprechend beschleunigt, dass es eben auf die 170 BPM passt. Und ich sag mal, das ist die erste Entscheidung, die man treffen muss, eben die Ästhetik, die man da mit dem Lied irgendwo, wie soll ich sagen, erreichen will auch. Und dann von da aus geht es dann einfach Schritt für Schritt weiter. Und ich denke mal, wenn man alleine produziert, ist es auch ein ganz anderer Prozess als jetzt eben bei uns im Team, weil da sieht es dann eben auch ganz einfach so aus, dass zum Beispiel Frank ist der Engineer, der eben auch alle Prozesse am Pult, am Mischpult eben überwacht und auch all diese Dinge eben kontrolliert, während ich ja eher von der DJ-Seite komme, dann eben auch Platten vorstelle, wo ich sage, hier, hör dich das mal an, lass uns mal das eher in diese Richtung bringen, und Stefan eher dann auch für musikalische Ideen dann da eben auch zuständig ist. Also es ist eine ganz logische Trennung, die sich also der Zuständigkeitsbereich, sag ich mal, die sich einfach auch durch die 10 Jahre Arbeit ergeben hat. Im Unterschied dazu arbeitest du, Panacea, alleine, nein? Doch, ich arbeite alleine, aber ich werde jetzt ganz bestimmt nicht meine Produktionstechniken verraten. Warum ist das so geheim? Ja, bei mir ist es so, dass ich hatte nie irgendwie einen Bekannten oder nie einen Freund, der ein Studio hatte oder sowas. Ich habe das mir alles selber in jahrelanger harter Arbeit erarbeitet und war, glaube ich, wahrscheinlich völlig andere. Ich gehe ganz anders dran als alle anderen wieder, denke ich mal, weil ich auch komplett unterschiedliches Equipment habe. Ich arbeite zum Beispiel nicht mit Cubase, deswegen habe ich gerade eben Nein gesagt bzw. gelacht. Ich arbeite mit anderen Sequenzern. Und ich arbeite völlig ohne. Ha? Ja, genau, ja, alles, ja. Ich hau alles live ein in meinen Synthesizer. Deswegen muss ich auch alle 2 Wochen mein Studio austauschen, weil es kaputt ist. Nee, ich denke mal, völlig andere Maschinen, und bei mir ist es sicherlich auch ein anderer kreativer Prozess. Das ist also, hat viel mit Geheimwissen und elaborierten Codes, wie man früher gesagt hat, also merkwürdigen Sprachregelungen zu tun. Das merkt man auch, wenn man liest über Drum & Bass, zum Beispiel, wenn man liest, auf der A-Seite bringt er einen okayen, bösen Stepper, und ich werde wieder mal auf der Rückseite fündig funky zerstörte Beats, fein mutierte Wipeout-Sounds und Sounds und eine tief vermorfte B-Line ergeben einen ziemlich coolen Tune im oberen Mittelfeld. Ja, sowas kriegst du aber nur, wenn du Oliver von Felbert Naja, da gibt's schon mehr. Jedenfalls, das haben wir aus Specs, und das ist ein schwerer Brocken von Oliver von Felbert. Stefan Müller, der Redakteur der heutigen Sendung, versucht ein bisschen Licht in dieses Dunkel reinzubringen. Das Drum & Bass Lexikon im Tal der Ahnungslosen. Hier kommt der erste Teil. Radio Unfrisiert, Musik Spezial. Ladies and Gentlemen, introducing to you the sounds of metal. Breakbeat, Drum & Bass, Jungle, Jump Up, Hardcore, Hardstep, Kickstep, Pirate Radio, Hardcore Radio, Radar Style, Reef. Musiklexikon Teil 1. Breakbeat. Breakbeat ist der eigentliche Oberbegriff. Jeder Schlagzeuger kennt diesen charakteristischen Beat. Jungle-Produzenten klauen sich bestimmte Breakbeats von alten Funk- oder Hip-Hop-Platten. Hier Frank Maheinicke vom Hanauer Produzententeam Megashira mit einem Beispiel. Ein sehr schönes Beispiel ist natürlich die Bongo Rock Drum dort. Schöne Samples mit den Apachen. Und jetzt die Kenner der Szene werden jetzt aufforschen und sagen, ah, da ist das her. Dieser Drum Loop gesampled im Sampler ist praktisch eine digitale Kopie dessen, was man da auf der Platte gefunden hat, wird jetzt nachbearbeitet, zerschnitten, gestretched, das heißt mit einer Dauer verändert. Musiklexikon. Breakbeat. Diese einzelnen Versatzstücke, die man da zusammengeschnitten hat, aus diesem Drumloop, meinetwegen die Bassdrum, die Snaredrum, die Hi-Hats, die man jetzt im Computer oder mit dem Sampler jetzt bearbeiten kann, werden neu zusammengesetzt. Daraus entstehen neue Drumloops. Und diese Drumloops sind in der Regel schneller wie das Original. Musiklexikon. Jungle. The origins of the term jungle are controversial. Shut up and dance damned it as racist. Die Herkunft des Begriffs Jungle ist kontrovers. Die Gruppe Shut Up and Dance verurteilte ihn gar als rassistisch. Jeder, der mir diesen Begriff an den Kopf wirft, dem schlage ich auf denselben, regte sich Philip Johnson auf. Andere beharrten hingegen darauf, dass Jungle in erster Linie eine Stimmung heraufbeschwört. Eine Stimmung, die zu den House-Sounds aus den späten 80ern zurückreicht und nun für diese neue Musik verwandt wird. Der Ausdruck Jungle Techno hat das eigentlich perfekt beschrieben, denn es ist eine Mischung aus europäischen und jamaikanischen Soundsystem-Traditionen, sagt DJ Chemistry. Dieser Mix wurde dann zum britischen Sound. Zitat Ende. Jungle korrespondierte eng mit der Identität der schwarzen Briten. Jungle Raves wurden für die innerstädtische Gruppe der Hip-Hop- und Ragga-Fans interessant. Sie wären niemals in einen Hausclub gegangen. Um es populär zu umschreiben, Jungle ist ein geradezu historischer Sound. Die erste wirklich britische schwarze Musik oder, um genauer zu sein, multikulturelle Musik. In pop terms, Jungle was a historic sound, the first truly British black music, or to be more accurate, multicultural music. Jungle. Dieser Ausschnitt stammt aus dem Buch Altered State. Drum and Bass. Drum and Bass wurde als neuer Begriff 1993 ins Spiel gebracht. Er kennzeichnet sehr gut die rhythmische Grundstruktur eines Tracks, der im Unterschied zu einem herkömmlichen Song auf einen Melodiebogen verzichtet. Stattdessen stehen Schlagzeug und Bass im Mittelpunkt. Die tiefen Bässe kommen vom Reggae. Ragga-Style. Ragga-Style zeigt die Verbindung zwischen Jungle-Szene und jamaikanischer Reggae sowie britischer Ragga-Muffin-Tradition auf. Charakteristisch sind dafür die Toastings der MCs, wie hier im Beispiel von MC Navigator. I treat you like we are no human. England have the highest prison population. Right now that is over 50,000. Why them find the innocent man guilty like the Birmingham 6 and the Tottenham 3? Media big it up then give it publicity. Influence the mind of the judge and jury. Panacea und Stormbringer, auch das aus dem Album Funk Every Beat You Eat. Panacea, das war der Mann mit dem Knabenchor und mit der Jugend in Nürnberg. Und vor zwei Wochen war Panacea in Berlin und darüber war auch was zu lesen in der Taz. Und ich darf nochmal zitieren, der Zug der Hate Parade aus vielleicht 500 Leuten wird angeführt von Force Inc. Das waren 2000. 2000, gut. Den Wagen des Frankfurter Intelligenzler-Labels, auf dem der stämmige Jungstar Panacea gut gelaunt Schutt- und Asche-Sounds aus der Vorhölle seines Walkman-großen Samplers entlässt. Ja, das ist schön geschrieben, auf das jeden ist Fall. Gut, ja. Erstens, Hate Parade, was hast du gegen die Love Parade, dass du auf der Hate Parade warst? Und zweitens, was sind Schutt- und Asche-Sounds zur Vorhölle? Ich denke zur ersten Frage, dass alles, was ich heute, also ich meine, ich finde es ziemlich anachronistisch, heute noch eine Parade für die Liebe zu veranstalten. Besonders, ich weiß nicht, wer vielleicht die Ansprache, die Dr. Motte gehalten hat, yeah, vor den... Yeah. Also ich habe wirklich, ich habe... Was hat er denn gesagt? Ich bin sprachlos. Ja, ich möchte es eigentlich auch nicht mehr wiederholen. Wir sind alle eine große Nation, oder wie? Exakt, wir sind alle eine große Familie und der Schlusssatz war, soweit ich weiß, auch die, die wir nicht haben, die nicht lieb haben, haben wir lieb. Hm. Und das war für mich dann eigentlich klar. Also genau deswegen bin ich auch zur Hate Parade gegangen und nicht zur Love Parade. Alles, was heutzutage... Ich denke mir einfach, wenn man politically correct da dran gehen würde an die Love Parade, vor 1,2 Millionen Leuten oder egal wie viele da waren, was man da noch bewegen kann mit dieser Techno-Musik, wie man die Leute beeinflussen kann, ja, wenn man da richtig dran gehen würde, dann hätten wir doch nicht so Probleme. Es ist doch kein Wunder, dass sich die Politiker mordsmäßig aufregen, in welchem Idiotenstaat wir heute, wir sind die Lost Generation, das muss man sich mal überlegen. Ja, dazu werden wir gezählt. Natürlich sind wir das, ja, wenn 1,2 Millionen Leute zur Love Parade gehen und für die Liebe demonstrieren. Ich kann darüber nur lachen, ja. Wenn man da mit der richtigen Einstellung dran gehen würde, dann könnte man wirklich was bewegen, dann könnte man wirklich irgendwie die Leute aufrütteln, diese Generation von Idioten aufrütteln, die da groß wird bei uns im Staat. Und das ist noch gar nicht mal ihre Schuld, sondern das ist die Schuld von dieser ganzen faschistoiden Techno-Szene. Was ist daran faschistoid? Ich denke mir, sie wollen doch im Grunde genommen nur da Geld rausziehen. 1,2 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, Leute waren da, soweit ich weiß. Ich weiß nicht genau, ob die Zahl stimmt. Na, auch wenn es nur eine Million ist, ist schon. Ja, genau, viel. Es ist schon unglaublich, weißt du. Und ich denke mir, was da für ein Mechanismus dahinter steht. Ja? Da sind ja Leute dahinter, die so unglaublich viel Geld scheffeln müssen mit der Angelegenheit. Ja. Und ich weiß nicht, ich denke, ich habe das erste Mal gehört von der Hate Parade, als ich in Wien war bei einem Bekannten. Und da hieß es noch, dass es in eher die auf der Love Parade nicht repräsentierten Musikrichtungen, Gabba, Speedcore, das so Zeug da läuft. Aber ich habe mir gedacht, gut, mein spezieller Hardcore, Drum and Bass oder Hatecore bzw. Terror Step passt da genauso gut rein. Ne? Okay, ja, jetzt Industrial Hatecore, ja, Terror Step. Industrial Hatecore, Terror Step. Jetzt sind wir bei den Kategorien und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich jetzt einen Hörer oder eine Hörerin dran, der die genau dahingehend was fragen wollte. Hallo, hallo, wer ist da? Hallo, hier ist der Jochen in Offenbach. Hallo Jochen. Ja, hallo, ich wollte mal die Studiogäste fragen, was sie denn zu diesen Äußerungen im Lexikon gehalten. Ob sie ihre Musik da auch in so eine Schublade sich reinfügen wollen oder ob sie das eher so von außen aufgedrückt sehen und wie sie ihre Musik definieren würden. Also Jochen, ich kann dir sagen, dass ich mich grundsätzlich nicht in irgendwelche Kategorien reindrängen lassen will. Außer Hatecore. Ja, außer Hatecore bzw. Terror Step. Ich habe neben meinem Drum and Bass Ding auch noch drei Speedcore-Projekte, dann ein Hip-Hop-orientiertes Projekt, Trip-Hop-mäßiges Zeugs und ein Ambient- bzw. Noise-Projekt. Also ich bin allgemein ich habe ein ziemlich breit gefächertes Musikverständnis und ja, weiß nicht. Wie sieht es bei dir aus, Thorsten, alias Blowpipe? Also ich denke, man kann das schon guten Gewissens in einer gewissen Art und Weise kategorisieren, ohne sich dabei wirklich hart abgrenzen zu müssen von den anderen oder sagen zu müssen, dass es besser oder das andere ist. schlechter. Aber dadurch, dass man, wie Jan das auch schon gesagt hat, dass so ein collagenartiges Zusammenstellen ist, kann man einfach die Abgrenzung darin, aus welchen Zutaten man so einen Topf nimmt. Ne? Hat Jan eben gesagt, man überlegt sich erstmal ganz einfach 3-4 Grundüberlegungen. Wenn man die eine nimmt, dann schließen sich die anderen fast schon aus. Da hast du das also schon, dass du da anfängst, in eine Richtung gehst. Und daher finde ich, ist es schon sinnvoll, muss man auch machen, um es irgendwie begrifflich machen zu können, drüber reden zu können. Wir haben eine Frage beantwortet damit. Ja, okay, danke. Gut, tschüss. Tschüss, danke. Geben wir die Frage einfach noch weiter an den Nächsten, der jetzt auch als Letzter hier noch musikalisch vorgestellt wird, nämlich Steve Stitt von Gyration Records in Frankfurt. Wie würdest du deinen Style bzw. deine Label-Programmatik beschreiben? Gyration heißt? Gyration heißt Kreisen, das Kreisen. Für uns in dem Zusammenhang, ja, ehrlich gesagt, Weltraum, Weltall, dass die ganzen Planeten kreisen. Und das ist dann auch praktisch die Antwort für uns, wie wir unsere Musik kategorisieren. Im Prinzip einfach 21. Jahrhundert, also der Sound der Zukunft, Innovation, einfach Musik zu bringen, die noch nie da war, Gefühle zu erzeugen, die noch nie da war mit der Musik, solche Sachen, also... Gut, testen wir gleich mal. Jetzt haben wir aufliegen Brubaker South. Gibt es dazu was zu sagen zu diesem Track? Gut, was gibt es zu dem zu sagen? Ja, also ich denke, für mich ist der Track besonders interessant, weil besonders das Bass ist für mich sehr interessant bei dem Track, das für mich sehr abgedreht ist. Okay, Brubaker aus dem Hause Gyration mit South. Ist geil. Yeah. Brubaker ist eine Hälfte des Power Supply Duos aus Frankfurt North, ist ein sehr disziplinierter Two-Stepper mit einer monströs kläffenden, heftig modulierenden B-Line, die stets kurz davor ist, aus dem Ruder zu laufen. South Bust ähnlich, geht aber sehr viel extremer ab. Immer wieder schön, auch das Oliver von Felbert in Specs über Brubaker, was wir gerade gehört haben. Es ist also ein ziemlich fremder und seltsamer Dschungel, der Wörterwald von Drum and Bass. Deswegen fragen wir nochmal Dr. Müller, Teil 2 der Aufklärungsreihe von A bis Z in Drum and Bass. Radio unfrisiert, Musik speziell. Ladies and gentlemen, introducing to you the sounds of now. Musiklexikon Teil 2. Pirate Radio. In London, there was no station playing breakbeat music except the Pirates. And that was like mainly the youth off the street. In London hat keine Radiostation Breakbeat gespielt, außer den Piraten. Und das waren im Prinzip Jugendliche, die das Programm für sich selbst machten. Die Szene wurde nicht nur von Cool FM geprägt, sondern auch von den anderen Piratensendern und DJs, die über die ganze Stadt verteilt sind. Cool FM kam so gut an, dass dann auch der legale Jugendsender Kiss FM nach 3 Jahren eine Jungle-Sendung einführte. Aber das war 3 Jahre zu spät. Am Anfang wollten die etablierten Sender nichts mit unserer Rave-Kultur zu tun haben. Man hatte Angst vor einem negativen Image, weil die Szene immer automatisch mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht wurde. Schließlich konnten sie diese Musik aber nicht länger ignorieren. Kiss FM und vor ein paar Monaten auch Radio One von der großen BBC führten Jungle-Sendungen ein. Mit unseren DJs, wie zum Beispiel Brocky. Dabei wussten sie, dass er von Anfang an bei Cool FM war. Doch da haben sie plötzlich ein Auge zugedrückt. Daran sieht man, um einen neuen Sound zu bekommen, braucht man nun mal die Einflüsse von der Straße. But it's like, to get the fresh music, you need the influence from the street. MC. MC, Masters of Ceremony, sie stammen ebenfalls aus der jamaikanischen Dancehall-Tradition. Heute ist ihre Funktion auf Partys oder in Radiosendungen eher das Moderieren und Anheizen der Stimmung. MCs präsentieren dabei natürlich auch ihre Fähigkeiten im Schnellgeschwindigkeitsreimen. Dubplates sind Unikate, die sich DJs von unveröffentlichten Stücken auf Acetat schneiden lassen. Sie kosten mindestens 50 Mark pro Stück. Vor allem in England kursieren fast alle Tracks monatelang nur auf Dubplate, bevor sie überhaupt im Laden erhältlich sind. Ein relativ geschlossener Kreis von DJs erhält immer die neuesten Dubplates, der Rest geht leer aus. Rewind, reload, now we... Wenn die tanzende Crowd auf einer Party ein Jungle-Stück besonders gut findet, bringt sie das mit Gepfeife, Geschrei oder Drillerpfeifen zum Ausdruck. Der DJ dreht dann die Platte zurück und spielt sie nochmal von vorne. Wenn sich die Stimmung auf einer Party oder einem Rave dem Höhepunkt nähert, ist sie am Rollen. Kommt als Begriff auch in vielen MC-Reimen und in Jungle-Titeln vor. Hardcore. Hardcore stammt als Genrebezeichnung aus den späten 80er und frühen 90er Jahren. Damals gab es in Großbritannien viele illegale Rave-Partys mit einer neuen musikalischen Mixtur aus Techno und frühen Breakbeats. Als Happy Hardcore wurde damit der Sprung in den Pop-Mainstream geschafft.